Ich sag's dir, ich bin voll auf Droge. Kegger hat einen Morphintropf. Ich wünschte, jeder hätte einen Morphintropf. Dann gäbe es nie wieder Krieg. Vielleicht würde ein bisschen Morphium meinem Erinnerungsvermögen etwas nachhelfen. Ach, ich weiß nicht, ob wir sich noch ein bisschen belieben. Nie wieder Krieg.